Einheit 6. A. Übung 2. Hallo, Paddy. Schön, dass du Zeit hast, mir bei meiner Bewerbung zu helfen. Möchtest du einen Tee? Ja, gern. Du weißt ja, dein Lebenslauf und deine Bewerbung müssen zur Stellenanzeige passen. Hast du die Anzeige genau gelesen? Ich glaube schon. Warum ist das so wichtig? Wenn du eine Anzeige liest, musst du dich fragen, was für einen Mitarbeiter das Unternehmen sucht. In Stellenanzeigen werden nämlich die Aufgaben, die der neue Mitarbeiter übernehmen soll, beschrieben und die Qualifikationen genannt, die er braucht. Also hier in der Anzeige steht, dass der neue Mitarbeiter zum Beispiel Grünanlagen pflegen und Rasen mähen soll. Ja, du musst also in deiner Bewerbung zeigen, dass du das schon gemacht hast. Zum Beispiel während deiner Umschulung oder in einem Praktikum. Okay, ich verstehe. Und dann werden hier in der Anzeige unter Ihre Qualifikation die Voraussetzungen beschrieben, die du für die Stelle brauchst. Was meinst du mit Voraussetzungen? Also, die Firma Max Huber möchte wissen, ob du die richtige Kandidatin für die Stelle bist. Es gibt ja meistens viele Stellensuchende. Bringst du also die fachlichen Voraussetzungen mit, die die Firma sucht? Ich muss also in der Bewerbung zeigen, dass meine Ausbildung und meine Berufserfahrung zur Stelle passen. Ganz genau. Und vergiss nicht, deine Stärken zu nennen. Also, dass ich belastbar und freundlich bin. Ja, zum Beispiel. Hier ist mein Lebenslauf. Du siehst, ich glaube...